Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, die Freitagnacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wie immer freitags eine freie und offene Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin ist Leona und Leona ist 20 Jahre alt. Hallo Leona. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich möchte mit dir über die problematische Beziehung zu meinem Vater sprechen. Ja. Ja, meine Eltern sind getrennt, seitdem ich 3 bin, knapp 4. Ja, und mein Vater ist psychisch krank, also der ist manisch-depressiv und alkoholabhängig. Und ja. Und du bist bei der Mutter aufgewachsen? Ja, ja, genau. Ja. Ich bin meiner Mutter groß geworden. Also mittlerweile wohne ich alleine, aber aufgewachsen bin ich bei meiner Mutter. Wie sah denn das Verhältnis dann zwischen dir und dem Vater aus, als du bei deiner Mutter dann gelebt hast später? Ja, also ich muss sagen, eigentlich relativ gut. Also es ist bis heute auch so, dass wir uns echt öfter treffen und wir waren auch früher zusammen öfter im Urlaub, als ich kleiner war. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es total zerrüttet ist, aber gerade wegen diesem engen Kontakt, den wir halt immer hatten, wurde ich halt so total extrem in diese ganzen Sachen mit reingezogen, die bei ihm halt so passiert sind, sprich Klinikaufenthalte und Alkoholexzesse und sowas. Mhm. Wie oft seht ihr euch denn zurzeit? Ein, zweimal die Woche ungefähr. Ja. Und wie geht es ihm gegenwärtig? Im Moment geht es, also ist im Moment in so einer depressiven Phase, geht es ihm halt nicht so gut. Er liegt halt größtenteils zu Hause rum. Er geht auch nicht mehr arbeiten, das ist das Problem. Er macht eigentlich im Moment gar nichts. Ja, wie alt ist er? 56. Ja. Und du bist das einzige Kind? Ja, genau, ich bin Einzelkind. Beschreib doch mal ein bisschen die problematische Beziehung, die du gerade so angedeutet hast. Ja, also was ich für mich halt immer so als belastend empfinde, ist halt so die Sache, dass ich halt wirklich von klein auf da so extrem mit reingezogen wurde. Also sprich, als ich kleiner war, ich sag jetzt mal 5 oder 10 Jahre, habe ich das halt immer so mitbekommen, wenn er halt betrunken war. Also wenn ich dann zum Beispiel am Wochenende mal da war, musste meine Mutter mich abholen, weil er halt wieder betrunken war. Und als ich dann älter wurde, so seitdem ich 14, 15 bin ungefähr, wurde ich halt auch von Seiten der Psychiatrie extrem damit reingezogen. Also sprich, ich bin halt immer die Erste, die angerufen wird und ihm Sachen bringen soll. Ich bin die Erste, die dann meistens Krankenwagen rufen muss, wenn er halt halb tot in seiner Wohnung liegt. Und das finde ich halt so das Problematische, weil ich halt es so schwierig finde, diese Grenze zu ziehen zwischen, okay, das ist mein Vater, ich habe eine emotionale Bindung zu dem, klar, und hier ist jetzt gut, hier ist der Punkt, wo ich halt das nicht mehr für dich tue. Ja, und ich kann ihn dann halt irgendwie da nicht so sitzen lassen, gerade in der Klinik, wenn er mich anruft und sagt, ja, ich habe nichts, und das fällt mir da halt so schwer, Nein zu sagen. Das heißt, du bist ein bisschen hergerissen zwischen der Situation, es ist dein Vater und da kümmert man sich immer drum und da ist eine Bindung. Und andererseits saugt dich das so rein in diese auch ja sehr kranke Welt. Ja, ja, genau. Ja. Was sagt er denn dazu? Ja, die Sache ist, er hat überhaupt gar keine Krankheitseinsicht, also gar nicht, was seine psychische Erkrankung angeht und auch was den Alkoholabusus angeht. Also er ist der Meinung, er ist total gesund und ja, jeder trinkt mal, jedem geht's mal schlecht, jedem geht's mal gut. Und er sieht das überhaupt nicht ein. Und deswegen hat er halt auch, also er ist alkoholabhängig, soweit ich weiß, ungefähr seitdem er so alt ist wie ich. Also schon seit über 30 Jahren. Und er hat in der Zeit auch noch keine einzige Therapie gemacht. Keine einzige? Nee, keine einzige. Wie sieht denn der aktuelle Alkoholkonsum aus? Ja, wie gesagt, im Moment ist er depressiv. In den Phasen trinkt er komischerweise nichts. Also er trinkt immer nur, wenn er manisch ist, wenn er aufgedreht ist. Ja, dementsprechend hat er jetzt seit 2, 3 Monaten ungefähr nichts mehr getrunken. Ja, aber ich warte eigentlich nur darauf, kann man sagen, dass es halt also wieder soweit ist, weil mehrmals so passiert. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dich das sehr belastet und auch runterzieht. Wenn ich mir denke, das wäre mein Vater und der ist entweder extrem schlecht drauf oder besoffen. Ne? So heißt es ja im Klartext. Ja, so ungefähr. Und der Kerl ist 56 und säuft sein ganzes, ich sag's jetzt mal wirklich gezielt böse, säuft sein ganzes Leben und hat noch kein einziges Mal in seinem Leben versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Ja. Das ist schon ein Armutszeugnis. Ja, ja, das stimmt schon. Aber er sieht das halt absolut gar nicht ein. Ja. Er ist auch der Meinung, dass er unsterblich ist und deswegen macht ihm der Alkohol nichts aus. Mhm. Also Leona, also bei allem Respekt deiner Tochterliebe, dem Vater gegenüber, ich finde schon, dass du das Recht hast, da auch eine Grenze zu ziehen. Ja, nur das Problem ist, wo ist da die Grenze? Die Grenze ist sicherlich da zu suchen, indem du dich noch weiter zurückziehst und auch dann das Risiko in Kauf nimmst. Ja, dass da mal keiner dann in die Psychiatrie kommt oder dass da keiner direkt zur Stelle ist, wenn er dann Hilfe braucht. Vielleicht verlässt er sich ja auch ein bisschen auf dich. Ja, ja, das glaube ich auch. Man sagt ja auch immer so, gerade Alkoholiker, solange die wissen, da ist noch irgendwer und wenn es nur eine Person ist, die irgendwie bei einem ist und einem hilft, das war früher halt seine Mutter, mittlerweile bin ich es halt, solange hört man auch nicht auf zu trinken. Letztendlich finde ich sogar richtig, richtig mies, dass er dich, junge Frau, letztendlich dazu benutzt. Ja. Ja, dass du die letzte Rettung immer dann auch noch bist und ihm zur Seite stehst. Ja. Ich weiß nicht, wie radikal du es machen solltest, aber ich finde, du solltest es schon krasser machen als bisher oder auf jeden Fall einen Schritt zurückgehen. Also du meinst, wenn er dann zum Beispiel in der Klinik ist und mich anruft und fragt, ob ich ihm was vorbeibringen kann, einfach zu sagen, nee, mach ich nicht. Ja, irgendwie musst du irgendwo anfangen. Ich würde es ihm aber auch so erklären, dass du ihm sagst, dass du es jetzt so viele Jahre gemacht hast und dass ein Punkt erreicht ist, wo es dich zu sehr mit reinsaugt. Und du als Tochter auch von ihm erwartest, dass er auch ein Vorbild ist für dich. Und ein Vorbild säuft nicht 30 Jahre. Ja, ja, das stimmt schon. Auch mit 56 kann er sehr wohl noch auch eine Entziehungskur machen und sich Hilfe holen. Ja, ja, natürlich. Wenn du ihm so, aber das wird er sowieso nicht tun. Ja, man weiß es nicht. Wenn du es ihm so klar sagst und er vielleicht kapiert, du meinst es sehr ernst, und er könnte vielleicht dich sogar auch verlieren, vielleicht wird er dann endgültig wachgerüttelt. Ich weiß es nicht. Es ist ein Versuch. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, so radikal noch nie probiert, weil wir halt immer engen Kontakt hatten und das halt immer eigentlich gemacht habe, wenn er mich drum gebeten hat. Hast du denn ihm schon mal so richtig ins Gewissen geredet? Ja, klar. Ich habe eigentlich jedes Mal, wenn er in der Klinik ist, sage ich mal, meckere ich ihn an und frage ihn, was das schon wieder soll. Und ja, das registriert er gar nicht. Das geht da rein, klar. Da raus, dann wieder bei ihm und das war's dann. Ja, ja, genau, so ist das halt. Und dann, wenn er aus der Klinik wieder raus ist und es ihm wieder gut geht, dann ruft er mich auch wieder an und ja, ich habe jetzt eine neue Taktik entwickelt, wie ich jetzt nichts mehr trinken kann und erzählt mir dann da irgendwas. Aber und das nehme ich natürlich auch nicht ernst. Und dann ist er immer enttäuscht, warum ich als Tochter ihn nicht unterstütze. Das ist natürlich lächerlich, wenn jemand das sagt, in dem Alter, nach der Krankheitsgeschichte, ich habe da eine neue Taktik. Die einzige Taktik, die wirkt, ist, er geht in einen Entzug, in eine Klinik, einen Alkoholentzug. Das sehe ich genauso wie du, nur ihn kann man da halt nicht wirklich zu bewegen. Dann musst du gehen. Ich weiß, das ist total hart, wenn man das einer Tochter sagt, aber ich glaube, dir bleibt gar nichts anderes übrig, allein schon aus Selbstschutz auch für dich. Es zieht dich immer mehr rein, es wird dich auch kaputt machen, bin ich sicher. Wahrscheinlich hast du jetzt schon ganz viele, auch viele Narben schon, trägst du in dir aufgrund dieser seltsamen, engen Beziehung. Ja, auf jeden Fall. Also das wäre so mein Rat, in die Richtung zu gehen, Leona, mehr kann ich dir nicht sagen. Herzlich. Also das sagt, ich muss jetzt mal sagen, leider die meisten. Und irgendwie weiß ich es auch, aber es ist halt so hart, einfach das dann noch wirklich durchzuziehen. Ja, zu sagen, so ja, Papa, jetzt ist Schluss. Ne? Ist mir völlig klar. Ja. Lass es nur mal sacken und wahrscheinlich wirst du es dann zu gegebenen Zeitpunkt wirst du es machen, ich bin sicher. Ja, ich hoffe. Oder vielleicht kommt er ja irgendwann nochmal zur Besinnung. Ich glaube von alleine nicht, wie du ihn beschreibst. Ich glaube es nicht. Alles Gute, Leona. Ja, danke schön. Tschüss. Kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Alles klar, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Peter. Peter ist 53. Hallo Peter. Ja, hallo Domian, grüß dich. Ja, folgendes. Peter, bitte den Fernseher, den Ton ganz leise oder abdrehen. Ja, ist so okay? Das weiß ich nicht, er muss ganz runtergedreht sein. Ja, ist jetzt ganz runter. Sehr gut, ja. Grüß dich, Domian. Ja, oder Peter. Um was geht's? Ja, lustig. Nee, ich habe folgendes Problem. Ich bin in so einer ausweglosen Situation. Ich bin 53 Jahre alt und 18 Jahre verheiratet, habe einen 7 Jahre alten Sohn und ich verzweifle, weil ich keine Zärtlichkeit, keinen Sex, nichts habe von meiner Frau. Und das ist dann 1 bis 4 Mal im Jahr findet das statt. Einmal? Und 1 bis 4 Mal im Jahr auf lautem, auf langem Drängen. Von selber passiert da gar nichts. Hat immer Ausreden, nimmt aber regelmäßig die Pille. Das wäre gut für den Körper. Wie lange geht denn das schon so? Schon einige Jahre. Wir haben 7 Jahre alten Sohn. Danach ist also wieder auf der Welt kam, war das also ganz vorbei. Wie der gezeugt wurde, da wollte sie in der Zeit, weil das ja dann einen Grund hatte, was zu machen. Das heißt, in 7 Jahren habt ihr keinen Sex mehr gehabt? Nein, also es findet nur Petting statt. Das heißt, also sie lässt ihre Sachen an und ich darf dann quasi mit der Hand in ihr Höschen durch Schlafanzug und Slip. Und sie massiert mich dann auch sozusagen mit der Hand. Aber das richtige Sex findet selten statt. Kein Geschlechtsverkehr. Nein, und dann und wenn dann, wie gesagt, nur Missionarsstellung und ja gut, aber wenn, aber das gibt's schon dann. Ja, aber 1 bis 4 Mal im Jahr. Und dann Französisch oder so macht sie, wie gesagt, auch nicht. Ne? Und na gut, aber es kommt ja jetzt einiges zusammen. Gerade hast du am Anfang gesagt, da ist gar nichts mehr gelaufen seit 7 Jahren. 1 bis 4 Mal im Jahr, ja. Du sagst immer 1 bisschen Mal im Jahr, was heißt das? Einmal bis viermal. Ein bisschen mal im Jahr. Der ja. richtige Sex. Und dieses, das andere ist nur Petting, was ich öfter haben kann. Also was so 13-Jährige normal haben, ne? Und die Initiative geht dann immer von dir aus? Immer von mir, ja. Warum machst auch, du auch das? Küsschen oder sowas gibt es keine, ne? Ja, warum machst du das denn überhaupt? Würde mich völlig abtauen, wenn ich immer die Initiative ergreifen müsste. Und ja, und selbst wenn, und auch Französisch macht sie bei mir auch nicht, obwohl ich beschnitten bin und sauber bin. Und bei ihr mache ich das, aber da liegt sie wie ein Brett. Obwohl andere Frauen waren da zufrieden früher. Und also ich wiederhole meine Frage nochmal, warum machst du das? Wieso gehst du überhaupt noch an sie ran, wenn du merkst, dass sie null Interesse hat? Würde mich völlig abtören. Ja, du hast recht. Das ist es auch. Außerdem ist es erniedrigend für dich. Ja, und ich bin sehr frustriert deswegen und sehr gereizt und lande jetzt mittlerweile schon in Saunaclubs. Hat mich ein Freund mal eingeladen, dachte, ich bezahle dir den Eintritt und eine Frau, dass du auf andere Gedanken kommst. Und seitdem bin ich da ab und zu mal gelandet, um überhaupt was zu kriegen. Und da weiß sie natürlich nichts von. Nee, ja, ich habe darüber gesprochen. Ich sage, da muss ich eben dahin gehen. Ja, wenn du da Geld dafür hast, sagt sie. Okay, du hast es aber so angedroht. Sie weiß nicht, dass du de facto jetzt hingehst. Nicht definitiv. Ich habe es mal im Raum stehen lassen. Also du hältst es für möglich, dass sie sich das denkt oder vorstellt? Ja, richtig. Ja. Und sie nimmt auch die Pille. Und da sagt sie, das nimmt sie für den Körper, wäre besser. Du unterstellst, dass da was läuft mit dem anderen Mann? Ja, ich weiß es nicht. Also wenn, dann wäre es sehr geschickt. Ich krieg nichts mit davon. Und der Junge würde ja auch was verraten, wenn der was mitkriegen würde, der ist 7. Naja, das muss er ja nicht von dem Jungen machen. Dann und vor allen Dingen, sie geht auch abends immer ins Bett mit dem Kind, bis er einschläft. Das heißt, manchmal kommt die gar nicht mehr runter. Ich komme um 8 nach Hause und dann geht die bis 10 oder 10:30 oben ins Kinderzimmer, bis der Junge einschläft. Und dann kommt sie schon mal ab und zu runter oder bleibt auch oben wie heute. Heute habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Das Viertel nach 7 ist sie weg und ist nicht mehr runtergekommen. Und dann wollte sie heute andeutungsweise mit mir was machen. Da war ich um 10:30 im Schlafzimmer. Nee, ich schlafe schon seit einer halben Stunde und hat immer Ausreden. Und ich weiß nicht mehr weiter. Auch keine Zärtlichkeit, überhaupt kein Gefühl drin. Und ich habe mich finanziell übernommen. Ich habe ein Haus noch gekauft für die Familie und muss das abzahlen. Ja. Jetzt geht sie putzen, aber steckt das auch nicht hier rein. Ab und zu, so ein Gelegenheitsjob, will jetzt den Führerschein sich davon finanzieren. Ja. Also ich profitiere davon auch nicht. Ja. Deswegen weiß ich nicht mehr weiter. Ich bin ziemlich am Ende und weiß nicht, ob ich die Ehe aufrechterhalte. Ja, halt. Ich wollte ja gerade sagen, ist ja eine dolle Ehe, die ihr da führt. Ich kann das nicht. Was ist das denn überhaupt noch, was da zwischen euch ist? Ja, irgendwie Existenzangst, Gewohnheitsprinzip und das Einzige ist, die Frau ist 12 Jahre jünger und sieht noch verdammt gut aus, aber da kann ich gar nichts verkaufen. Ja, da kannst du dann überhaupt nichts verkaufen. Gibt es denn noch einen Hauch von Zuneigung und Liebe? Also ehrlich gesagt, lieben wir wie Bruder und Schwester, aber die sind ja noch verwandt. Ich sage, das ist eigentlich wie eine WG dann, aber das Zwischenmenschliche, Normale. Mal abgesehen von dem Sex, gibt es noch einen Hauch von starker Zuneigung? Ja, ich habe das immer so dafür gehalten, dass ich das empfinde, dass sie mich nicht liebt. Da komme ich schon lange hinter. Sie kommt aus einem anderen Land auch, aus Lettland und wie gesagt. Achso, du hast langsam. Du glaubst, dass sie schon lange dich nicht mehr liebt. Ja, sie hat mich wahrscheinlich nicht aus Liebe geheiratet, nur um versorgt zu sein. Aha. Und wenn das eine einseitige Liebe ist, kann das nicht funktionieren. Wie war das denn? Ich meine, 18 Jahre ist eine lange Zeit. Wie war denn das am Anfang? Ja, also so, wie soll ich sagen, auch nicht so wünschenswert. Also es ist nicht alles so gemacht worden. Immer nur so einseitige Missionarstellung oder so. Und naja, empfindet. Ich meine jetzt nicht nur den Sex. Wie war denn das? Wie war die Ehe denn am Anfang? Ja, vielleicht anders, aber nicht viel. Also, was heißt anders? Besser? Schöner? Nee, nicht viel. Nicht viel. Wo hast du sie kennengelernt? In Holland war die mal zu Besuch bei einer Freundin und da habe ich die kennengelernt. Ja. Das heißt, 18 Jahre lebst du eigentlich in einer unglücklichen Beziehung, ja. Und wenn ihr 18 Jahre zusammen seid, dann habt ihr erst vor 7 Jahren ein Kind bekommen. Wie kommt das? Ja, weil ich war schon mal verheiratet und hatte dann auch einen Sohn und mit 3 Jahren kam die Scheidung, weil die Ex-Frau einen anderen Mann kennengelernt hat, den sie geheiratet hatte. Und dann war ich ein gebranntes Kind, da wollte ich das eigentlich nicht mehr. Aber ich musste sie heiraten, um sie weiterzusehen. Und wir haben relativ schnell geheiratet, nach einem halben Jahr. Und sie war davon noch 3 Monate weg, wegen dem Visum. Ach so. Das ist also so eine Blitzsache gewesen. Andererseits kann das sogar, ich weiß jetzt nicht, wie das damals mit Lettland war, kann das sein, dass sie die geheiratet hat, um in Deutschland zu leben? Das wäre eine Möglichkeit, aber dann gehen die meisten doch nach 3 Jahren weg, ne? Und nicht nach 18 Jahren. Mhm. Wie alt war sie, als du sie kennengelernt hast? 22 und ich war 35. Ja. Boah, das hört sich aber alles sehr unglücklich an, Peter. Das war kein tolles Leben, was du da führst. Nee, und ich habe mich jetzt finanziell auch übernommen. Ich habe ein Haus noch gekauft und ich bin bis am Rande verschuldet mit einer Abzahlung. Ich lebe im Dispo-Kredit seit Jahren. Wann hast du das Haus gekauft? 2005, als der Junge zur Welt kam. Ich wohnte in der Innenstadt und wir waren da alle eigentlich glücklich. Und das war wie Eigentum, weil ich da alleine im Haus wohnte, aber da war kein Kinderzimmer. Und dann habe ich auf ihrem Drängen nachgegeben. Und dann wollte ich dann ein Haus, habe ich gedacht, damit man im Alter irgendwie Sicherheiten hat. Ich verstehe. Das ist jetzt und jetzt kann passieren, dass das zwangsversteigert wird. Ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Ich bin verschuldet und die geht jetzt ab und zu für 7-8 Euro die Stunde putzen. Also lass uns mal diese finanziellen Sachen raus drücken, mal gerade. Obwohl das natürlich schwierig ist, die rauszurechnen, das ist mir völlig klar. Aber lass uns nur zunächst mal über deine seelische Situation, psychische Situation sprechen. Ja. Die ist ja, um es klar auszudrücken, hundsmiserabel. Ja. Ne? Kann man so sagen. Du bist eigentlich kreuzunglücklich. Ja, richtig. Ja, so. Das heißt ja, damit ist die Entscheidung ja schon ganz klar oder der Rat ganz klar. Du musst aus diesen Lebensverhältnissen raus. Ganz eindeutig, weil niemandem ist damit gedient. Wahrscheinlich wächst euer Kind auch in einer sehr seltsamen Atmosphäre auf, weil das Kind kriegt es ja mit, dass Vater, Mutter sich nun, weiß Gott, nicht lieben. Ich finde, dass man dann auch all diese materiellen Dinge in Kauf nehmen muss, wenn man dadurch von jemandem loskommt. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du weiter in so einem Horror lebst. Mein Geist erkennt das, dass ich da weg muss. Das Gefühl sagt mir, ich muss da raus aus dieser Situation. Das wirst du wahnsinnig. Lass dich von einem Fachmann, Finanzfachmann richtig beraten, dass du noch das Beste aus der Situation machen kannst. Und dann verkauft das Haus, oder wie immer man das auch macht. Aber geh aus dieser Ehe raus. Jürgen, die war ja auch 2008 und 2009 war die 3 und einmal ein halbes Jahr und einmal 5 Monate bei ihrer Mutter. Und dann wollte sie da den Führerschein machen, den sie dann nicht bestanden hat. Und dann das alles als Trick, um von mir wegzukommen. Und dann sagten mir andere schon, eine Frau kann dich doch nicht lieben, wenn du dich ein halbes Jahr hier sitzen lässt in Deutschland. Peter, und da bin ich hier hinterher gefahren und dann hatten wir nur Krach. Es ist doch alles klar. Das Ding funktioniert nicht mehr. Das Ding funktioniert absolut nicht mehr. Da müssen wir überhaupt keine Silbe mehr drüber verlieren. Alles Quatsch. Ja. Du musst von der Frau weg. Das muss ordentlich getrennt werden. Du musst eine Regelung wegen des Kindes finden. Und deine finanziellen Sachen musst du lösen. Das sind die finanziellen Probleme. Darüber können wir jetzt nicht reden. Das sprengt den Rahmen. Aber das Emotionale ist völlig klar. Du musst da raus. Ohne Wenn und Aber. Kein neuen Satz mehr. Ja, und wie gesagt, sie hat also nur Ausreden und irgendwie, sie macht mich dann klein und dann spielt sie noch. Ja, ich sag dir gerade keinen weiteren Satz, du brauchst mir gar nichts mehr erklären. Es ist alles klar, weg. Mehr kann ich dir nicht sagen. Du sagst jetzt immer wieder neue Sachen, die das nur noch weiter begründen, was ich gerade gesagt habe und was du selbst ja auch so siehst. Mhm. Peter, ich wünsche dir einfach viel Glück, ich kann dir nichts weiter sagen, als dich wirklich zu animieren, raus aus der Ehe zu gehen. Lass dich beraten von Leuten, was das Finanzielle anbelangt, und dann leg dich ins Zeug, dass du da rauskommst, okay? Ah, darf ich noch einen Satz sagen, kurz? Ja. Ganz kurz noch, was mir jetzt auch auffällt, was ganz komisch ist. Und dann kam ich einmal nach Hause, dann habe ich gar keine Unterwäsche mehr gehabt. Hat die alles entsorgt und auch Papiere so. Ich hatte so Geräte gekauft mit 5 Jahren Garantie. Die waren, habe ich heute im Müll, habe ich die Garantieanleitung gefunden. Ich schmeiß alles weg von mir. Ich sage, was soll das denn? Ja, wieso? Brauchst du doch nicht mehr, kannst du ja neue Sachen kaufen. Und da die Anleitung wusste ich doch nicht, dass die wichtig sind. Okay. Irgendwie alles so, um mich zu treffen. Irgendwie ein Rosenkrieg, obwohl man noch zusammen ist, sehe ich irgendwie so. Okay. Es gibt, es gibt nichts mehr zu sagen, Peter. Alles okay? Klar, danke. Alles Gute. Vielen Dank für die Sendung noch. Super, mach weiter so. Sehr gerne, tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, Hinweis an dieser Stelle auf unser Thema nächste Woche. Unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema am helllichten Tag. Ich möchte sehr gerne mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse und Ereignisse sprechen, die am helllichten Tag passiert sind und die ihr miterlebt habt. Also zum Beispiel eine Gewalttat, vielleicht einen spektakulären Überfall, ein Einbruch oder öffentlichen Sex, was auch immer. Wenn ihr darüber mit mir sprechen wollt, nächste Woche während unseres Hauptthemas am helllichten Tag, dann meldet euch am besten schon an, domian@wdr.de. Nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das Thema am helllichten Tag. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht, und hier ist Carlo, und Carlo ist 59. Guten Morgen, Carlo. Hallo. Ja. Hallo, Carlo. Ja, um was geht's bei dir, Carlo? Ja, das ist, wie ich sagte. Ich habe jetzt nichts verstanden. Du musst irgendwie den Hörer anders halten. Ich verblubbert so. Okay, ich versuch's mal anders. Ja? Also, bei mir ist es so, ich habe eine gewisse Krankheit, die nennt sich PROM. PROM? Richtig, genau, mit Doppel-M. Das, ja. Das ist die Kurzbezeichnung. Wie heißt diese Krankheit richtig ausgesprochen? Richtig heißt proximale myotone Myopathie. Was ist das für eine Krankheit? Das ist eine Muskellähmung. Wie habe ich mir das genau vorzustellen? Das ist eine Muskellähmung beziehungsweise auch eine Multisystemerkrankung. Und zwar durch diese Muskellähmung bekommt man viele Erkrankungen noch hinzu. Mhm. Das heißt Hörstörungen, Sehstörungen, eventuell zuckerkrank und so weiter. Ja? Mhm. Und vor allen Dingen mit dem Herz, ja? Was ich auch habe. Ja, also Muskellähmung heißt erstmal alles, wo Muskeln sind, Beine, Hände, Füße, Arme. Korrekt, alles, korrekt. Alles, wo der Muskel ist, ja. Lähmt sich. Richtig. Ja. Der ganze Körper, jedes Körperteil hat irgendeinen Muskel. Mhm. So, und da sind die ganzen Muskeln betroffen. Mhm. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Festgestellt ist es vor 3,5 Jahren. Ja. Ich sage jetzt mal, das Ganze hatte ich schon vor etwas über 4 Jahren. Mhm. Aber da war es auch nicht so ausgeprägt. Und ich wusste auch nicht, was es ist. Mhm. Und naja, und auf einmal, da ging es los. Da überschlugen sich die Ereignisse. Mhm. Und zwar innerhalb von 2-3 Wochen merkte ich auf einmal, mein Gott, wenn ich in der Hocke bin oder so, ich komme nicht mehr hoch. Mhm. Also ich kann nicht mehr alleine aufstehen, gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch hochziehen. Das ist so. Ja, Moment. Achso, du telefonierst jetzt auch aus dem Bett. Ich sitze jetzt. Du sitzt. Ich sitze jetzt in meinem Drehstuhl. Der ist ziemlich hoch. Ja. Und da habe ich dann 2 Lehnen und und dann kann ich mich eben hochhieven, auf Deutsch gesagt. Achso, lebst du alleine? Ich lebe alleine, richtig. Du lebst alleine. Heißt das, dass dann auch am Tag jemand kommen muss und dir bei vielen Dingen helfen muss, weil du das nicht... Nein, das mache ich, ganz alleine. Das geht noch alleine? Es geht noch alleine und manchmal geht es nicht alleine, aber ich will es alleine machen. Also die gesamte Muskulatur ist betroffen und du hast gerade gesagt, auch andere Organe werden auch angegriffen davon. Richtig, was schon passiert ist, ja. Bei dir ist es das Herz? Zum Beispiel mit dem Augmuskel. Mhm. Ja, jetzt habe ich auch dieses Problem gehabt. Ich habe innerhalb von 1,5 Wochen habe ich auf einmal Probleme mit dem Augen gehabt und konnte kaum mehr was sehen. Ach, innerhalb von 1,5 Wochen? Ja, richtig. Und das geht ganz, ganz schnell. Und was siehst du heute noch? Ich sehe jetzt gut. Ist das wieder? Aber ja, aber da ist, wie soll man das sagen, da ist wie so ein Schleier in den Augen. Und wenn das dann einmal passiert ist, geht das nicht mehr zurück? Nein, das geht nicht mehr zurück. Da gibt es keine Möglichkeit, gar nichts. Das heißt, wenn ein großes Unglück eintreten würde, könnte es sein, dass du in ein paar Monaten blind bist? Korrekt, genau das, ja. Hast du Verwandte? Freunde? Nein, ja, Freunde schon. Ja, aber das ist auch alles. Das heißt, irgendwann wird der Tag kommen, wo du das nicht mehr alles alleine schaffst. Was dann? Das ist eben, das ist mein großes Problem, worüber ich Tag und Nacht drüber nachdenke. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, Tag und Nacht. Also wirklich, ich versuche natürlich so viel wie möglich und immer wieder alles neu zu machen und zu schaffen. Das kann ich allerdings auch nicht alleine. Ich bräuchte zum Beispiel eine Kur in einem Haus, die auf diese Krankheit versiert sind. Gibt es das nicht? Das kennt man erst seit 1994. Und es gibt nur ein oder zwei Häuser in Deutschland, die so etwas kennen. Weißt du, wie viele Menschen in Deutschland diese Erkrankung zurzeit haben? Wahrscheinlich nur eine Handvoll. Eine Handvoll, ja. Aber es geht ja über die Frage der Kur dann noch hinaus. Vielleicht wird irgendwann der Punkt kommen, wo du auch gar nicht mehr alleine in deiner Wohnung leben kannst. Was dann? Ja, damit, da habe ich ein Problem mit. Da hast du vollkommen recht. Und zwar, ich suche ja eine behindertengerechte Wohnung jetzt schon. Seit über 2 Jahren, aber ich finde keine. Weißt du, als gesunder, normaler Mensch ist es schon nervig und schwierig, eine Wohnung zu suchen und zu finden. Wie machst du das? Wie kannst du dich überhaupt bewegen nach draußen? Wie ich mich bewegen kann? Also wenn ich stehe, dann kann ich laufen. Ich laufe zwar nicht mehr schnell, ich laufe nur noch langsam. Hast du einen Rollator oder einen Stock oder wie machst du das? Nein. Also einen Rollator kann ich nicht benutzen. Ja. Es geht nicht, weil ich müsste auch zu weit laufen, um zu einem Geschäft zu kommen zum Beispiel. Dann kommt noch hinzu, selbst wenn ich einen Rollator hätte, der müsste dann draußen irgendwo im Regen stehen bleiben, direkt vorm Haus. Und das ist sehr abschüssig. Das könnte sein, dass er dann einfach wegrollt. Ich verstehe. Das heißt, du kannst noch so eben laufen, aber es ist sehr wackelig und du kannst nicht weit laufen. Richtig, ich kann nicht weit laufen. So, deshalb frage ich dich, wie schwierig ist das denn eine Wohnung zu suchen? Wie machst du denn? Wie macht man denn sowas in deiner Lage? Tja, man guckt in der Zeitung nach, man versucht durch andere etwas zu hören, aber es ist... Alles aufwendig. Oder man geht zum Wohnungsamt, aber die haben nichts. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und selbst wenn es dann soweit ist irgendwann, ist natürlich so ein Umzug für jemanden, der so krank ist, natürlich auch eine enorme Anstrengung. Ja, also ich kann theoretisch selber kaum etwas machen, weil ich noch nicht mal auf eine Leiter stehen kann. Noch nicht mal die erste Stufe kann ich hochgehen. Wie schnell schreitet diese Erkrankung denn fort? Man sagte mir am Anfang, da haben Sie Zeit. Also es gibt 2 Stufen. Einmal die PROM 1 und die PROM 2. Die PROM 1 ist die schnell fortschreitenden und die PROM 2... Die PROM 2, das ist bei mir diese, die soll ziemlich langsam gehen. Aber es ist jetzt innerhalb von einem Jahr ist es drastisch geworden, ganz drastisch. Deswegen meinte ich gerade so, oder würde so überlegen, du sagst, du suchst ja eine behindertengerechte Wohnung. Wär's denn vielleicht nicht schlauer, du würdest gleich dir ein gutes Heim suchen, in das du gehst? Nein, warum denn? Ja, weil du dann am besten, wenn es dann wirklich schlimm wird, am besten versorgt bist. Also, erstmal kochen kann ich nur alleine. Naja, jetzt. Gut, ich möchte auch so lange wie möglich eigenständig bleiben. Ja, versteht man ja auch. Klar. Und das will ich auch. Ja? Und ich werde es auch, immer können. Wenn ich eben auch immer meine Beweglichkeit habe. Und Beweglichkeit ist eben eine Sache, ich muss die Beweglichkeit trainieren. Das ist ein gutes Mittel gegen diese Krankheit ein bisschen abzubremsen, indem man sich sehr viel bewegt. Ja, richtig. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stunde laufe, habe ich sehr, sehr große Probleme. Das heißt, ich kriege unglaubliche Schmerzen. Ja. Dann bekomme ich auf jeden Fall Probleme mit dem Herz. Ja. Also sehr, sehr starke Probleme. Also ich merke schon, dass das alles mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Ja. Carlo, was war der genaue Grund deines Anrufes bei mir? Der genaue Grund, ich wollte einfach nur mal erklären, dass es auch so eine Krankheit ist. Also, ja. Und ich möchte vielleicht, dass du für mich herausfinden kannst, wer noch diese Erkrankung hat. Darauf wollte ich gerade hinaus. Da wir dir natürlich in der Situation nichts anbieten können, kann ich dir anbieten, wenn es vielleicht wirklich nur eine Handvoll Menschen in Deutschland gibt und die vielleicht auch zu ein, zwei von denen zufällig heute Nacht zuhören, ja. Dann stellen wir gerne den Kontakt zu dir her. Vielleicht ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich da ein bisschen miteinander austauschen kann. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Mann, lieber Carlo, wünsche ich dir aber wirklich von Herzen, dass diese Krankheit langsam fortschreitet und dass du dann in deine Wunschwohnung kommst und da auch noch lange für dich autonom leben kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, das hoffe ich. Danke. Ja. So, und wenn sich jemand bei uns meldet, wir stellen den Kontakt her. Prima. Alles, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Das machen wir natürlich sehr gerne. Okay. Alles Gute von Herzen, Carlo. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.32 Uhr und jetzt möchte ich euch etwas erzählen. Und zwar geht es um die Versteigerung des Moderationsstuhls. Wie ihr wisst, wenn ihr uns hier fleißig verfolgt in der Sendung, wisst ihr, dass wir uns sehr gefreut haben über das, was passiert war und über das Ergebnis. Aber nun ist etwas sehr Unangenehmes geschehen, was uns äußerst ärgert und auch äußerst sauer macht. Der Höchstbieter des Moderationsstuhls kann nicht zahlen. Und der Hintergrund ist folgender. Der Höchstbieter ist aufgrund einer Erkrankung nicht geschäftsfähig. Nun könnten wir ihn, so ist die juristische Situation, wir könnten ihn verklagen auf das, was er geboten hat. Aber das werden wir nicht machen wegen seiner sehr schwierigen Lebenssituation, die wir durch so etwas natürlich nicht noch schwieriger für ihn machen wollen. Und deshalb haben wir jetzt entschieden, wir machen einen Strich unter die ganze Aktion, legen die Sache zur Seite, zur Vergangenheit und werden ab heute die ganze Aktion nochmal komplett neu starten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. Und wenn ihr genauso toll mitmachen würdet wie beim ersten Mal. Also, Hintergrund der ganzen Sache ist, dass wir, wenn ihr das nicht mitbekommen haben solltet, vor ein paar Wochen, wir sind umgezogen hier in ein neues Studio. Und ich hatte viele, viele, viele, viele Jahre einen Stuhl, einen Moderationsstuhl. Und den bieten wir jetzt an zur Versteigerung, eine Auktion bei ebay.de. Und das Ganze geht zugunsten des Dr. Mildred Scheelhauses hier in Köln an der Universitätsklinik Köln. Das ist die Palliativstation der Uniklinik, also die Station für sterbenskranke und schwerstkranke, todkranke Menschen. Ich bin dieser Station sehr verbunden und weiß, dass dort sehr, sehr gute und sehr wichtige Arbeit geleistet wird. Und ich möchte gerne und wir möchten gerne, dass der Erlös dann dem Dr. Mildred Scheelhaus zugutekommt. Die neue Aktion, wir sprechen jetzt nicht mehr über die alte, ab jetzt ist alles neu. Diese Aktion startet jetzt ab sofort auf eBay und läuft bis nächste Woche Freitag. Also bis nächste Woche Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag bis 13:30 Uhr. Und ihr kommt auf die Seite durch das Stichwort Moderationsstuhl Domian bei eBay. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mitmachen würdet und würde mich sehr, sehr freuen über gute und sehr gute Angebote, damit wir dann hinterher auch Entsprechendes überweisen oder übergeben können dem Dr. Mildred Scheelhaus. Also eBay, Aktion, Moderationsstuhl, Domian, ab sofort geht's los. Und die Aktion läuft dann bis nächste Woche Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. So, das dazu. Und jetzt machen wir weiter mit unserer Sendung heute. Und hier ist die Christa. Und Christa ist 75. Hallo Christa. Hallo? Ah nee, ich habe nicht gedrückt. Christa, Entschuldigung, ich war schuld. Hallo Christa. Ja, hallo. Hallo Christa. Um was geht's bei dir? Ja, es fällt mir sehr schwer zu sprechen. Und zwar habe ich vorige Woche meinen Sohn durch Suizid verloren. Ja, vorige Woche. Und ja, und jetzt auch die Sendung Feigheit hat mich auch mit veranlasst nochmal. Die weit verbreitete Meinung ist ja sehr oft, dass Suizid Feigheit vom Leben bedeutet. Ja. Oder andererseits, was wieder ganz entgegengesetzt ist, auch hat der Mut gehabt. Beides ist ja falsch im Grunde genommen. Erzähl uns doch mal ein wenig über deinen Sohn. Wie alt zunächst ist dein Sohn geworden? 55. 55. Und wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich erhängt. Und wer hat ihn gefunden? Er lebte alleine, war geschieden, aber hatte engen Kontakt zu seinen Angehörigen. Sie waren nur wohnlich getrennt und da wollte er nicht, dass er vielleicht lange und dann seinen Angehörigen das ersparen. Christian, eine kleine Bitte. Wenn du den Hörer einfach stillhalten würdest, das knackt immer zu. Ganz ja, klar. Halt ihn ja einfach ganz, ganz still und ja, sprich. Ja, und er ist dann außerhalb der Wohnung. Und da hat ihn dann ein Nachbar gefunden. Was heißt außerhalb der Wohnung? Im Wald oder wo? Nein, auf dem Boden. Ach so, auf dem Dachboden. Ja. Mhm. Und dazu muss ich aber sagen, dass mein Sohn viele, viele Jahre schon bipolar erkrankt ist. Das heißt, eine schwere depressionserkrankt war? Manisch depressiv, mhm, ja. Mhm. Und das... Und wie gesagt, schon viele Jahre. Und weißt du, diese Krankheit, die ist so kräftezehrend, mhm, dass man bei einer nicht genau angepassten Therapie, mhm, das Gefühl der Einsamkeit wird dann immer größer, ja, bis zur Unerträglichkeit. Hat er dir etwas hinterlassen, einen Brief, eine Nachricht, irgendwas? Nein, er hat keine Nachricht hinterlassen. Er wusste ja, dass wir alle mit ihm die ganzen Jahre schon gelitten haben. Andererseits hat er die ersten Jahre noch Medikamente genommen, hat dann keine mehr genommen. Und das ist eben das, was ich auch nochmal hier mit sagen müsste. Unbedingt bei dieser Krankheit muss man unbedingt... Muss man nehmen. Warum hat er sie denn nicht mehr genommen? Er war ja immer zwischen der Manie und der Depression, mhm, ist er geschwankt. Das war... Und er hat dann er fühlte sich dadurch in seiner Persönlichkeit total verändert, mhm, durch die Medikamente. So. Und, also, und dann hat er für sich entschieden, er nimmt sie nicht mehr ein. Weil und er hat, ja genau. Ja. Wie viele Jahre insgesamt war er depressionserkrankt? Über 30 Jahre. 30 Jahre? Ja. Das hört sich so an, wie du das jetzt erzählst. Eine absolute Quälerei. Ja genau, das hört sich so an. Christa, halt den ganz still, den Hörer, bitte. Ja. Ne? Das hört sich so an, als hättest du in gewisser Weise Verständnis dafür. Ja, dazu muss ich dir sagen, dass ich selber nicht in dieser ausgeprägten Form, aber ich nehme auch Medikamente. Mhm. Ich nehme Lithium und weiß genau, welche fürchterlichen Gefühle und Versuchungen man dann auch ausgesetzt ist bei dieser Krankheit. Das heißt, in gewisser Weise hast du ein Verständnis dafür. Ja, wir haben alle die ganze Familie, weil wir diese über 30 Jahre Quälerei im Grunde genommen ja mitmachen. Mhm. Und es hat sich, das war so schrecklich, wie eine Glaswand zwischen ihn und den Angehörigen. Mhm. Jetzt verstehst du, wenn er in der Manie war, war er völlig einsichtslos und hat seine Objekte dann durchgezogen. Ja, wir klären nochmal. Manie heißt, dann sind die Leute in einer ganz euphorischen Stimmung. Absolut, die reden ja viel und sind gut drauf. Und ja, und das ist ein herrliches Gefühl. Ich weiß das ja auch. Darum nehme ich ja diese, das ist ja ein bisschen familiär bedingt dann bei uns auch. Und sag mal, du sagst, er hat sich auf dem Dachboden erhängt. Ja. Ist das, kam mir gerade sofort durch den Kopf, war das eine Rücksichtnahme, dass kein Angehöriger ihn finden soll? Ja, genau. Ja? Und er hat auch gleich noch den Ausweis eingesteckt. Und damit dann keine, es sollten ihn, er liebte ja seine geschiedene Frau und auch seine Kinder. Ach so, dass ihn keiner identifizieren sollte. Das war das mit dem Ausweis. Dass man ihn sofort identifizierte genau. Und nicht erst jetzt große. Ja. Wie viele Kinder hat er? Zwei. Jetzt hast du das ganze Leid, das Krankheitsbild, die vielen Jahrzehnte mitbekommen. Ja. Du kannst es gut verstehen, da du in ähnlicher Weise erkrankt bist. Ja. Nun ist es vorige Woche passiert. Was für ein Gefühl hat diese Selbsttötung bei dir ausgelöst? Also das tut so schrecklich weh. Das tut so weh, das kann man gar nicht beschreiben. Und andererseits ist natürlich im Hinterkopf, er quält sich nicht mehr. Weil es ist wirklich eine, ich hatte das auch meiner Ärztin gesagt, die sagt, was, er nimmt keine Medikamente, das ist heroisch. Aber das Heroische führt ja oft in den Tod, nicht? Du glaubst, wenn er weiter die Medikamente genommen hätte, hätte es zu vermeiden sein können? Ja, dann hätte er sich abfinden müssen mit diesem etwas gedämpften, weißt du, und Gefühl, dass man ihn, und hätte nicht mehr die Freude klar empfunden, die man dann hat in der Manie. Das ist ja ein ganz befreiendes Gefühl. Eigentlich steigert man sich dann in die Manie, um der Depression zu entkommen. Ja, da wird dann Schlafentzug gemacht, weißt du? Und der Schlafentzug bringt einen dann auf Touren erstmal und dann ist das, als könnte man fliegen und dann ist alles machbar und dann. Also du sprichst da sehr aus Erfahrung, ne? Ja. Hast du denn deinen toten Sohn nochmal gesehen? Nein, er ist, wir sind entfernt, also es gab natürlich auch Auslöser jetzt dazu, wo wir alle sagen, ja, wie sollte es weitergehen? Er ist gestürzt und hat sich den Kiefer gebrochen und hatte dann jetzt so Platten und das sollte jetzt im Mai alles gemacht werden. Und dann hat er aufgrund seiner Manie, hat er ja auch manchmal Verhaltensweisen und man hat jetzt wirklich sehr herzlos und schnell also ihm die Wohnung gekündigt. Also wir waren bei der Frage, du hast ihn also nicht nochmal gesehen? Nein. Wolltest du ihn nicht nochmal sehen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein wunderbares Bild und ein wunderbares Foto, dass er so wie er wirklich war, ist er auf dem Foto. Ja. Denn ansonsten hat er ja Fotos immer meist vergeben in der manischen Phase und da hat er dann so einen stechenden Blick und so richtig und was, ja. Also du hast ein schönes Foto, was dich in guter Erinnerung an ihn ganz, hält. Ja, so wie er wirklich und eigentlich ist. Christa, der Grund deines Anrufes war, einfach mal nochmal klarzustellen, das hat mit Feigheit nichts zu tun und das hat auch mit Mut nichts zu tun. Nein. Manchmal ist es eben auch eine Folge von einer so schweren Erkrankung. Eine unerträgliche Sache. Ja, und auch, dass man sagt, auf jeden Fall ist bei dieser Erkrankung medikamentöse Therapie notwendig. Unbedingt. Und man darf sie nicht unterbrechen, die Therapie. Nein, auch ich habe das auch gemacht zum Teil und war dann auch in Situationen geraten, wo ich, es ist ja so, man quält im Grunde, in der Manie quält man andere. Ja. Und in der Depression quält man sich. Und diese Qual, also diese Wand, die sich dann zwischen die Umwelt und die Mitmenschen und man selbst stellt, die ist dann nicht mehr zu durchdringen. In der Manie kommt man nicht durch. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Es tut mir dennoch, tut es mir sehr leid, was da passiert ist in eurer Familie. Es ist natürlich alles sehr tragisch, dass dein Sohn so krank war und dass es jetzt so enden musste. Ja. Ich habe deine Botschaft sehr gut verstanden und ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer auch. auch. Und wünsche dir jetzt für die nächste Zeit, du trauerst jetzt um deinen Sohn, wünsche ich dir sehr viel Kraft und sehr viel Zuversicht, dass du gut über die Runden kommst und durchs Leben. Du, Domian, noch ein Problem. Was soll mit den vielen, die Krankheiten nehmen ja zu, die psychischen, was soll mit den vielen werden, wo jetzt schon an den Praxen steht, wir sind überfüllt, wir können nicht mehr. Ganz schlimm. Wenn die in so einer Situation sind, wir werden, glaube ich, die Suizide nehmen zu, wenn das nicht anders wird. Also das nehmen wir auch nochmal so ein bisschen als Appell auf, ja, dass bitte, es mehr sensibilisiert wird in der Gesellschaft. Ja, bitte. Liebe Christa, alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Und wunderbar, deine Sendung. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Tschüss, Christa. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist die Isabel und Isabel ist 47. Guten Morgen, Isabel. Ja, hallo, Domian, grüß dich. Ja, ich möchte eigentlich was Positives berichten und das. Nee, ich bin gerade ein bisschen erstaunt über deine Stimme. Ja, ich bin männlich vom Grundtenor her. Ah, du bist transsexuell. Oder was? Ja, temporär. Überhaupt nicht hier. Temporär heißt, ich bin nicht irgendwie so transsexuell 24 Stunden und 7 Tage die Woche, sondern lebe es aus, wenn ich das möchte und das kann ich auch. Und fällt mir jetzt ein bisschen schwer, nach dem letzten Thema das auch positiv zu berichten. Ja. Aber ich denke, es tut auch Not, mal irgendwo positiv was in die Öffentlichkeit reinzubringen. Natürlich, so ist das Leben. Alles ist nebeneinander hier auf der Welt. Ja. Also du bist vom Körper her ein Typ, ein Mann. Genau, ja. Und, absolut und keine Frage. Und du schlüpfst gerne ab und zu mal in eine weibliche Rolle. Ja, mache ich. Bist aber nicht von deinem Grundgefühl bist du keine Frau. Also von meinem Grundgefühl her bin ich ein Mann. Bist ein Mann. Lebst das auch ganz normal, wie jedermann. Lebst du in einer Beziehung? Die ist gerade leider zu Ende gegangen, aber nicht aus diesen Gründen. Ach so, du hast in einer Beziehung mit einer Frau gelebt, heterosexuell, ganz normal? Ich war schon zweimal verheiratet, sexuell ganz normal. Mhm. Und aber wie sieht es denn aus, wenn du dann in diese Rolle schlüpfst? Was bedeutet das konkret? Das bedeutet für mich konkret, einfach meine weibliche Seite auszuleben. Das heißt, du nimmst dann für diese Zeit einen weiblichen Namen an, den schönen Namen Isabel zum Beispiel? Ja. Wie jetzt? Und lass mich raten, du hast dich jetzt als Isabel bei mir gemeldet. Das heißt, du bist jetzt im Moment in der Frauenrolle. Genau, jetzt bin ich genau in der Frauenrolle. Jetzt würde ich alles drum geben, in die Kamera gucken zu können, zu dir ins Zimmer. Lass mich raten. Sitzt du in einem schicken Kostüm und pömst da? Ja. Ich hab's ja doch gedacht. Und Haare schön aufgebrezelt und geschminkt? Genau so ist es. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Was machst du denn dann, wenn du Isabel bist? Da gehe ich raus. Gehe auch in Kneipen rein und da hatte ich nett mit Leuten. Und was ich einfach positiv berichten will, ist, ich habe keine negativen Erfahrungen damit. Ach. Absolut nicht. Ich vermute mal, dass du in Köln, Berlin oder Hamburg wohnst, oder? Nein, ich wohne in Flensburg zurzeit. Ach. Und da ist man dann auch so tolerant, wenn dann Isabel angewackelt kommt und... Ich kann hier nichts Negatives feststellen. Nicht mal bei meinen Nachbarn, wo man das vielleicht vermuten könnte, so, dass da irgendwie so ein kommt, aber kommt nicht. Und ich möchte einfach in die Welt hineinschreien, Leute, tut es einfach, wenn ihr euch danach fühlt und macht es und seid positiv drauf und es funktioniert. Ja. Und die Republik ist soweit. Die Republik ist einfach nur... Ich glaube noch nicht überall, aber... Liberal. Ja, es wird immer liberal, das glaube ich auch diesbezüglich. Dann kann ich mir das so vorstellen, dass du zu Hause einen Kleiderschrank mit deinen Männerklamotten hast und einen Kleiderschrank mit Frauenklamotten? Ja, der teilt sich einfach. Der teilt sich einfach, natürlich. Die eine Seite das und die andere Seite das. Wenn du dann ausgehst, gehst du, wohin gehst du, in welche Lokale? Ganz normal. Also heute Abend war ich zum Beispiel auch in so einer Selbsthilfegruppe. Da war ich einfach nur, um mit Leuten zu reden, die auch so drauf sind. Okay, Selbsthilfegruppe ist mir klar. Aber gehst du in eine ganz normale Kneipe und Bar auch? Gaststätte. Also eine ganz normale Gaststätte rein. Siehst du denn sehr feminin aus, dass man denkt, das könnte... Ja. Aber die Stimme ist nicht feminin. Wenn du sprichst, merkt man's. Ja, das merkt man sofort. Und ich verstehe sie auch nicht. Also das ist am Ende vielleicht auch albern oder so. Ja, das wäre albern. Doch verstellt. Ja, ne, so. Hallo, hier bin ich. Und das geht nicht. Ja, und dann setzt du dich an die Theke und wie reagieren denn die Leute dann auf dich? Die gucken da sich ja erstmal. Die gucken dreimal und dann haben sie es geschnallt und dann kannst du mit ihnen ganz normal reden über Themen, die die Republik bewegen. Und die reden ja nicht über dich, du kannst mit denen dann über Angela Merkel reden oder so. Ja, genau. Zum Beispiel Angela Merkel oder Sarkozy oder weiß Gott wen. Und die fragen dich nicht, warum verkleidest du dich denn als Frau? Machen die das nicht? Nein, das kannst du haben, wenn du es darauf hinlenkst und steuerst. Ja. Aber ansonsten, wenn du ganz normal einen Witz redest und ich auch nicht meine Stimme verstelle, dann geht's ganz normal. Und ich finde, das muss auch mal gesagt werden, dass diese Bundesrepublik in dieser Richtung sehr liberal geworden ist. Ja, wenn man sich das mal zurückdenkt, vor 20 Jahren war das natürlich viel krasser. Ich glaube, für deine Sendung gab es auch schon irgendwie 15 oder 20 Jahren und da waren solche Themen ganz krass da. Und heutzutage ist das einfach erfreulich. Was ist, wenn du da an der Theke und redest mit einem Typ über irgendwas und dann merkst du, dass der Typ dich scharf findet? Was dann? Ah Gott, dann werde ich schon mal ein bisschen bi, das kann passieren. Ah, das heißt, du hast auch schon Sex mit Männern gehabt? Ja, habe ich auch. Aber nur in der Rolle als Frau? Nur in der Rolle als Frau. Ich kann mich zum Beispiel auch nicht in Typen verlieben oder so. Mhm. Und Gott, was ist dabei? Ja, darum geht's ja jetzt gar nicht. Ich frage nur, aber die Typen, denen ist dann schon klar, dass du ein Mann bist und die sind nicht erschrocken, wenn du deinen Slip ausziehst, was die dann sehen. Nein. Dass die erschrocken rauslaufen. Also ich kann den unklaren. Also wenn es so weit geht oder so weit kommen sollte, dann ist es auch fair und auch nur gerecht, da so ganz offen miteinander umzugehen. Du hast du gerade gesagt, du hast da schon Beziehungen gehabt, oder Ehen geführt. Zwei, ja. Ja. Hast du das heimlich gemacht in diesen Ehen? Ja, in der ersten ja, aber deswegen ist es nicht gescheitert. In der zweiten ganz offen und das ist aber auch nicht daran gescheitert, sondern ganz normal am Leben. Als du in der zweiten Ehe, dass deine Ehefrau dann erzählt hast irgendwann, hier, ich habe so eine Leidenschaft, so einen Fetisch oder wie man es nennen mag, hat die nicht im ersten Moment, war die nicht erschrocken? Nö. Das war noch vor der Ehe. Mhm. Und nein, sie war nicht erschrocken. Wir haben uns auch da arrangiert. Und dann ging ihr beiden Mädels shoppen und habt euch die neuesten Röcke gekauft. Ja, genau so war es. Ja. Hast du Kinder? Du bist 47? Ja, ich habe Kinder. Ich habe zwei leibliche Kinder. Und die eine ist gerade im Abitur, die andere ist 16 Jahre alt. Und wissen die das? Nein, das wissen sie nicht. Wissen sie nicht? Ah, aber die sind aus erster Ehe und sie wissen es nicht. Und ich stelle mir mittlerweile so vor, dass man das durchaus irgendwann genau an dem Punkt anbringen muss, weil ich sie selber auch für so weit halte und auch für so weltoffen, dass man das da anbringen kann. Hast du ein gutes Verhältnis zu den Kindern? Ein super Verhältnis. Finde ich allerdings, wenn du da so locker mit allem bisher umgegangen bist, dann finde ich, dann solltest du den Kindern das auch erzählen, wie blöd das wäre, wenn die Kinder das von irgendjemandem mal erfahren würden. Das wäre oberblöd. Das wäre ganz... Fände ich auch. Und das ist vielleicht bei mir auch so der nächste Punkt, wo ich dann auch so rangehen kann. Und ich wollte es einfach nur mal so in die Welt hinaus erzählen. Finde ich super. Und allen anderen auch Mut machen und auch mal dran arbeiten und vielleicht der eine oder andere nicht so tolerant ist, zu erzählen, wie leicht das alles ist. Genau. Und wenn das sogar in Flensburg möglich ist, dann muss es auch bald in Bayern überall möglich sein. Oh, die Bayern sind da auch gar nicht so schlecht. Ich habe mal einen Transsexuellen besucht in der bayerischen Provinz. Das war ganz toll. Die war auch ganz akzeptiert vom Publikum und der Bevölkerung. Ja. Liebe Isabel, vielen Dank für deinen netten Anruf. Okay. Und ich sag von Flensburg bis Passau Liberalität und wir kommen weiter. Sehr gut. Alles Gute und viel Spaß noch in deiner Rolle als Frau. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Okay, tschüss. Hier ist Jill, 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Frau. Ja, eine Frau. Und zwar, es geht darum, ich bin im fünften Monat schwanger und der Vater steht nicht zu dem Kind. In wie vielen Monat? Im fünften. Im fünften Monat. Der Vater steht nicht zu dem Kind. Nee, leider nicht. Ja, ist blöd, ne? Ja, das ist allerdings blöd. Was heißt das? Wie, in welcher Beziehung stehst du zu dem Vater? Also ich war 3 Monate mit ihm zusammen, das war alles schön und gut. Und danach bin ich schwanger geworden. Er war erschrocken natürlich, er hat gesagt, ich bin schwanger. Warum bist du schwanger geworden? Ja, nicht aufgepasst, ne? War auch ein bisschen gewollt von mir. War auch ein bisschen gewollt von dir. Wo bist denn du da? Es ist so laut im Hintergrund. Ich bin auf der Arbeit. Was arbeitest du denn? Wo ich arbeite? Hm? In der Spielhalle. In der Spielhalle? Achso, verstehe. Ja. Aber wir können telefonieren, das geht. Ja, natürlich, ja. Kann man. Da sagt, bist du 3 Monate mit jemandem zusammen und dann sagst du, ich bin auch ein bisschen gewollt, schwanger geworden. Warum? Ja, das ist irgendwie passiert. Das war auch irgendwie vielleicht mit Absicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte irgendwie. Ja, aber das ist doch dumm. Wie kannst du denn, wenn du 3 Monate jemanden kennst, das darauf dann schon anlegen? Ja, naja, das stimmt, das reicht, aber was jetzt passiert. Da kannst du ja fast, dem Typ erstmal keinen Vorwurf machen. Ja, der will das Kind ja auch sowieso nicht, ne? Der wollte ja, dass ich das abtreibe, aber ich war strikt dagegen. Andererseits provoziert mich das ja auch immer. Jeder Kerl weiß, dass es auch so weit kommen kann. Dass die Frau eben auch schwanger werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Und dann finde ich ja, dass auch wenn man keine Lust auf ein Kind hat, oder ein Kind nicht in das Leben passt, muss man auch als Kerl zu dem Kind stehen, finde ich. Ja, ich freue mich irgendwie auch auf das Kind. Mhm. Ich freue mich total. Und ich versuche mit ihm zu reden, er will mit mir gar nichts zu tun haben. Er sagt, du hast mich hintergangen halt, du hast mein Kind untergejubelt, sagt er. Und ich weiß, was ich machen soll, Domian. Ich versuche alles mit ihm zu reden, der will nicht. Wie ist denn der Kontakt im Moment? Gar nichts. Ich versuche mit ihm zu reden, der blockt ab. Der will mit mir gar nicht reden. Mhm. Ich freue mich auch irgendwie auf das Kind. Ja, natürlich. Also ich habe auch erfahren vorige Woche, dass das ein Junge wird und so. Ich habe hier schon eine Tochter. Ach, du hast schon ein Kind? Die ist 15, ja, die ist 15. Das war aber gewollt, ne? Also von ich war verheiratet. Aber erklär mir doch bitte nochmal, doch jetzt auch nochmal unter uns beiden. Wieso hast du es darauf angelegt, dass du schwanger wirst? Der war so nett irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was vorher in der Beziehung zu tun. Ich hatte immer schlechte Erfahrungen. Und der war so anders wie die anderen Männer halt. Wie mein Ex-Mann damals. Der war so nett. Du redest wie eine 16-Jährige. Ja, ich weiß. Das war so naiv vielleicht. Und ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt ist es passiert. Okay, nun ist es passiert. Nun ist es so, wie es ist. Und der Typ will keine Beziehung mit dir. Gar nicht. Gar nicht. Der hat Schluss gemacht. Keine Beziehung, der will das Kind nicht, der hat überhaupt keinen Bock auf irgendwas mit dir. Gar nicht. Dann, der will noch mal mit mir reden. So, dann muss der für seine Vaterschaft seine Verantwortung tragen in Form dessen, dass er zahlen muss. Und ansonsten musst du sehen, dass du dein eigenes Leben dann mit dem Kind hinkriegst. Das ist ja kein Problem, das habe ich, aber ich finde das traurig, dass mein Kind jetzt seinen Vater nicht sehen wird. Das ist ja auch blöd, ne? Für mein Kind halt. Ja, das ist ja die Frage, ob er nur zahlen will oder ob er auch das Kind mal sehen will. Im Moment will er das Kind gar nicht sehen? Der will mit mir, also ich habe ja versucht mit ihm zu reden, der blockt ab. Der will mit mir gar nicht reden. Mhm. Der ist so verärgert, der macht mir voll die Vorwürfe. Mhm. Ich meine, hat er auch recht? Ich meine, ich habe einen Fehler gemacht, er aber auch. Ich bin ja nicht alleine schuld. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Da gehören immer 2 zu. Aber ja, was du auf keinen Fall machen kannst, du kannst natürlich den, da müssen wir ja gar nicht reden drüber, du kannst den natürlich nicht in eine Beziehung zwängen, das geht ja nicht. Nee. Du kannst auch den nicht zwingen, dass er sich auf das Kind freut. Das geht nicht. Es ist eine traurige Situation, wenn er sich überhaupt nicht um das Kind kümmert. Aber wenn das dann mal so sein sollte und wirklich so sein sollte, dann kann man ja auch nichts machen. Ja, da hast du recht. Aber ich weiß, wenn es da ist, ob der wieder reagieren wird halt. Das ist der jetzt nur verärgert? Vielleicht weicht sich das Herz auch doch noch. Wenn er Ich drück mir die Daumen, ich hoffe es. Ich drück dir die Daumen. Jill, die Sendung ist gleich rum. Okay. Ich drück dir die Daumen. Alles Gute für die Schwangerschaft und vielleicht biegt sich ein bisschen was doch noch hin. Ich würde es dir sehr wünschen. Alles Gute. Ich hoffe es. Schönes Wochenende, ne? Danke. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Jill aus der Spielhalle, live aus der Spielhalle in der Technik heute Nacht. Christoph Gellert, schön, dass ihr bei uns wart diese Woche und auch heute. Jetzt habe Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder mit einer freien Themennacht. Und unser Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt am helllichten Tag. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, ciao.